Menschen, von denen ich gestern träumte, heute traf und morgen wieder vergaß. Geh raus auf den Sand, geh raus auf den Sand.